Das Jahresende ist zum Griffen nach, nicht aber ohne den letzten Stromstoss vom Jahresende. 2019 ist vieles passiert. Während die Unsicherheit grösser denn je ist, bleiben wir trotzdem optimistisch. Besonders, wenn wir die ganze Zukunftsmusik von diesem Jahr anhören. Unmengen an Künstlern haben neue Impulse mit gutem Vorwärtstal geliefert. Einige sind vor uns gegangen. Darum haben wir neben den Liter an Schweiß auch die ein oder andere Träne auf der Tanzfläche vergossen. Wir showcasen in dieser Folge eine Reihe an Redaktionsjuwelen aus dem 2019, die wir nicht bereits in einer Ampere-Folge gezeigt haben, obwohl wir eigentlich fast ausschließlich Diamanten mit Empfehlungszwang spielen. Wie immer findest du alle Songs von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Sendungen online auf der Webseite von Virus. Jetzt gibt es aber zuerst noch eine letzte Horizonterweiterung in dieser Dekade, hier mit Ampere auf SRF Virus. Mit einem der wohl aufregendsten Künstler der letzten Dekade gestartet. Seit knapp 4 Jahren reißt der Hype um den Engländer Palms Tracks nicht ab. Sein balearischer Take am Vintage-geschwängerten House findet auf der ganzen Welt seine Anhänger. Eine Einladung für einen BBC Essential Mix hat es ebenfalls gegeben. Seine 2019 veröffentlichte Single namens To Paradise hat auf dem Label vom wohl rollkragigsten Elektro-Gross-Festival sein Zuhause gefunden, nämlich Deckmantel. Mitreißende 80er-Vibes mit einer guten Portion sommerlicher Sehnsucht für die perfekte Silvester-Session. Wir haben heben die Hand nicht nur in die Luft, sondern auch aufs Herz. Der nächste Tune heisst «Don't Let Me Be» und kommt vom neuen Album von der französischen Kult-Elektriker Cassius. Leider ist der Philippe Sedar in diesem Jahr kurz nach dem Album-Release von uns gegangen. Wir salutieren, schauen zum Himmel und vergießen einen guten Tropfen für die Ewigen. Alles Wichtige im 2019 ist aus dem Keller gekommen, sondern auch die grossen Bühnen sind mit kredibilem Material ausgestattet worden, wie beispielsweise mit dem neuen Album von den Chemical Brothers. Seit gefühlten 1000 Jahren im Game und immer für eine Überraschung gut sind sie einer meiner Lieblingsacts für grossflächige Transzendenzmomente an Festivals, wo das Line-Up vielleicht sonst nicht gerade so weiss ist. Der Tune heisst «Got to keep on» und bietet eine gute Portion Funk fürs Tanzbein. Keep on making me high. Gotta keep on making me high. Ampere. Dein Stromstoss bei SRF Virus. Wir haben die Knie flexibel, denn auch die nächste Bassline geht direkt ins Bein. Unsere Kollegen von Sounds auf SRF 3 haben das Album Chillwave vom US-Westküstler Toro y Moi bereits im Januar vorgestellt, aber auch nach einem knappen Jahr hat der Langspieler noch immer nicht an Reiz verloren. Ich habe den Dude zuerst mal in den Selection Radio Shows gehört. Die Sendung lege ich alle musikalischen Wunderfitzen ans Herz, die nach Ampere noch mehr für im Ohr wollen. Jetzt aber still, keiner stört die imaginäre Poolparty, an der ich mich gerade befinde. Das ist Toro y Moi mit Laws of the Universe. Disco-Vibes wechseln wir ins englische Hinterland von North Downs mit Dad's Old Tapes. Die Artists werden gerne mit Maribou State in Verbindung gebracht. Das könnte daran liegen, dass einer von ihnen Teil des britischen Erfolgsformats ist. Super musikalisch, bitter süß, weltoffen und optimistisch. Ein winterlicher Vibe, perfekt für eine warme Schocke am Kondenswasser beschlagenen Fenster. Wonder back the old days, reminiscing wild. in samtig weichem Territorium, wechseln aber das Tempo. Wir duschen Smooth Downbeat für solid liquide Drum and Bass. Das ist Broken Home vom Pseudo-Newcomer Dogo zusammen mit Mindstate und dem Liam Bailey auf der Gesangsspur. Der Pro-Skater ist öfters auf den Stories von Produzentengrössen aus Manchester auftaucht. In diesem Jahr hat er plötzlich seine erste Single auf 1985 rausgebracht, einem Label von DNB Cool Cat Alex Perez, und das Ding hat keine grösseren Wellen können schlagen. Drum and Bass muss nicht immer laut sein, sondern passt manchmal sogar zum Geschenkli einpacken am Esstisch oder fürs Tagträumen beim Pendeln. Perfekt für eine letzte Umarmung mit deiner neuen Bekanntschaft, bevor ihr beide in die Tiefe von der Nacht versinkt. Out for yourself, move like you do. It won't hurt me. You won't dance with me now. Das Sommer 2019, ich starte den Mail-Client und öffne eine doch eher unscheinbare Mail mit dem Betreff «Your Moves», Dubs von QZB. Drin hat sich einer meiner absoluten Lieblings-DNB-Tunes von den letzten 12 Monaten versteckt, und zwar «Your Moves», wie in der Mail, vom Brightner Workforce, wo hauptberuflich ein Teil von der Liquid-Legenden Spectra Soul ist. Der Tune hat während der Festivalsaison gehörigen Schaden angerichtet und seit ein paar Wochen ist er endlich auch für jeden auf Spotify zugänglich. Don't worry, we got you back in dieser Sache. Alle Tunes findest du in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. We'll be right back. Berg auf SRF Virus. Der letzte DNB-Tune für die Episode und es könnte kein Track sein, der im 2019 monumentaler war. Ein sogenannter Instant Classic, der problemlos noch in 10 Jahren den zukunftssicher Badge tragen wird, das ist Moon in Your Eyes von Serum, Paul T. und Edward Oberon. Das Trio mischt bedrohliche Pads mit einem geisterhaft tiefgehenden Vocal-Sample und einem gesichtszerrissenden Bass nach dem Drop. Oder wie Herz zu dem sagen, Tune. So viel Provokation für eure Gunfingers fahren wir mit tropischen Vibes zuerst mal einen Gang runter. Der Roxymore ist eine französische Produzentin und DJ und darf mit Recht von sich behaupten, im 2019 eines der besten Alben innerhalb der elektronischen Musik veröffentlicht zu haben. Super interessante Vibes, besonders auf dem Tune Forward Flamingo. Wir legen euch die ganze LP namens Face to Face wärmstens ans Herz. We'll be right back. Retro-Vibes gelassen mit super nicem Namen, das ist Protein mit The Rise. Super cooles Stuff, das immer noch ab und zu in meiner Playlist auftaucht. Die skankige Bassline ladet so Presslufthammer-ähnliche Bewegungen ein, während uns das Vocal-Sample zurück ans sonnengetränkte Ufer vom Zürichsee bringt. Besser bekannt als Floating Points, hat im 17 unter anderem als Warm-Up-Act für DXX gespielt. Mittlerweile steht er aber selber auch im grossen Rampenlicht. Der umtriebige Produzent und DJ ist neben seiner nächtlichen Berufung auch als Neurowissenschaftler tätig. Ein Berufsfeld, das absolute Präzision und vielleicht eine kleine Nerd-Persona benötigt. Genauso tönt auch seine in 5 Wochen produzierte LP Crush, die in diesem Jahr veröffentlicht worden ist. Wärmste Empfehlung für Freunde von esoterischen Techno-Eskapaden und beflügelnden Horizonterweiterungen. fertig 4/4. Wir bewegen uns mit dem Track Wynonna vom Londoner Bass-Virtuos Samba ins Ellenbogengebiet. Der Jungspund bringt mit jedem Track genau das auf den Punkt, was ich an der Schnittmenge aus Dubstep und Grime so mag. Eine träumerisch bedrohliche Stimmung, charaktervolle Rhythms und ein Bass, der garantiert keine Gefangenen nimmt. Das Ding ist im 19 auf Deep Medi, dem Dubstep-Label schlechthin rausgekommen und öffnet definitiv Türen zu neuen, grösseren Sachen für den Schlafzimmerproduzent. Im folgenden Tune machen wir eine kleine Ausnahme. Der Song ist bereits im 2018 rausgekommen, ist aber dermassen feier, dass ich das Ding auch im 2019 noch immer auf- und abgepumpt habe. Der DNB-Schönling Alex Perez geht Schultern an Schultern mit dem Abstracto-Beat-Spezialist E-Prom und liefert zusammen mit dem Killer Pia Mike einen Banger für Alarm auf der Tanzfläche. Bullets and armor, you know. One bag of drama, you know. Beer saga, you know. Any boy violate that beer con. Anybody this killer for me up on the corner. No say me gun them no maga. Kick down your mama and father. More gun them pan the Gaza. Killer for real of the realest godfather. Boy never know my corner. Any one of them want for this killer man, them rise up the whole rusty llama. Rise up the whole rusty magnum. Any boy this with them, I'm attacking them. Coulda been stuck, where coulda be dagging them. Get one in the face, ten in the back again. Come a boy dead out a road, no say you can't come back again. Can you see the ghetto youth on the block again? Down the road for rise up the block again. Plus, you don't wanna get shot by the shot of them. Corner, corner. Don't test my corner, don't test my corner. Bullets, guns, armor. One bag of fuckery and drama. Karma, corner, corner. Don't test my corner, don't test my corner. Bullets, guns, armor. One bag of fuckery and drama. Corner. Me have to defend my corner, you know, dog. Me have to be a little juvenile when me have to look after around you, sir. Rise every gun pan the corner and con them. It's like them mumma never want them. From Ulu look down in a the Nazla me gun. There's no way Ulu run from. Your mumma she a tell you no stop run. Never see the Nazla the handgun. Boy violate till your life done. Mumma she a bad for the one son. All you pupa him feared when he find out. Tell some little man mine out. How when my gun them a ride out. Who they know me we a go find out. Some little man fi know them corner. Me have more guns than armor. We a bullet and run bag of drama. Any man try step on the Gaza. Don't make me have to run up on murder. Slap up father. Sister. Brother, even in the cook's name caller. Nobody in the family wanna call her. Corner, corner. Don't test my corner. Don't test my corner. Bullets, guns, armor. Oh, one motherfucker in drama. Karma. Corner. Bevor euer Soundsystem Feuer fängt und wir Unmengen an Anzeigen einfahren, würgen wir den Tune lieber schnell ab und tauchen zusammen mit der 90s Downtempo-Spezies Zero Seven in die winterliche Adventszeit. Der Track Swimmers hat mich in 2019 besonders gefangen und stellt erneut unter Beweis, dass das britische Duo noch immer das Zeug zu sphärisch eingängigem Chillstuff hat. Thank you. are swimmers, caught in the tide, pitch black river. Shadows and light into the night, beautiful swimmers, losing the fight, the constant river. Shadows and light into the night. Bevor wir endgültig Tschüss zum 2019 sagen, gibt es noch ein bisschen Jazzy Sophisticated Vibes auf SRF Virus. Und zwar mit dem Tune I Don't Sleep at Night, bei der Wake Up at 6 AM vom französischen Hausproduzent Folamour. Bis zu seinem absoluten Banger-Set auf der Boiler Room Stage am britischen Fly Opener habe ich dem French Boy eigentlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Den Fehler habe ich aber seither schleunigst ausbügelt. 1A Disco Selection mit vorprogrammiertem und für den Boiler Room untypischem Kontrollverlust hat mich direkt in den Bann gezogen. Wirklich jetzt, geht noch auf die Videoplattform von eurem Vertrauen und gönnt euch, neben den tollen Ampere Specials von diesem Jahr, gerade noch das Set. Der Dude ist sich nicht schade, auch mal einen Abba-Banger zu droppen. We'll be right back. jetzt aber wirklich. Die letzte Ampere-Folge von 2019 bewegt sich am Ende zu. Wir hoffen, es hat euch gefallen, was wir bei Ampere so in diesem Jahr gemacht haben. Denn auch im neuen Jahr erwartet euch einen wöchentlichen Sturmstoss, jeden Freitag frisch aufs Ohr, per Radio oder jederzeit als Podcast. Wenn du nochmal zurückschauen willst, findest du alle Sendungen von diesem Jahr auf der Webseite von SRF Virus und natürlich alle Tunes in unseren Playlisten auf Spotify. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, schaltet den Gang zurück und nicht vergessen, immer genug Wasser trinken. Wir von Ampere wünschen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen nicht zu heftigen Kater nach der Silvesternacht. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Thank you.